Von Zeit zu Zeit rief der überaus starke Mäuseboss die Mäuse zusammen. Obwohl es fast immer unangenehme Neuigkeiten waren, die er verkündete, so verkürzten sie doch Lillimaus die langen, einsamen Stunden zumindest ein wenig. Einmal rief der schlaue Mäuse-Josef: Mäusevolk, ins Wohnzimmer, ruckzuck! Unser Mäuseboss hat einen wunderbaren Plan. Alles wird sicherer. Los, los, los, los, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp! Was will er denn heute schon wieder? Alles hier vor den roten Plüschsessel, worin unser überaus starker Willibald uns etwas zu sagen hat. Ja, alle wisst, dass die große getigerte Katze da draußen im Garten lauert und darauf wartet, dass sie hereinschleichen kann. Katzentatzen sind wie Samt. Wer kann sie hören? Selbst mein empfindliches Mauseohr muss da versagen. Ich habe daher lange überlegt, was wir anstellen können, damit die Katz nicht unbemerkt hereingelangen kann. Wir achten darauf, dass die Tür immer dicht ist. Gut, aber nicht ganz gut. Sie könnte ja, wie unlängst durch Lillimaus geschehen, wieder offen stehen. Ich war es doch gar nicht. Ich habe einen viel besseren Vorschlag, der viel, viel sicherer ist. In der Speisekammer steht ein ganzer Sack voll trockener, grasgrüner Erbsen. Kugelrund sind die. Diese Erbsen streuen wir in breitem Streifen in der Küche aus. Und zwar vor der Tür zum Garten. Bravo, dann ist ja alles sicher. Ganz, ganz sicher. Wenn nämlich die Katze mit ihren Sandpfoten über die Erbsen schleift, dann beginnen die zu kullern. Das kann sogar die halbtaube Mauseerna hören. In der Zwischenzeit erreichen wir sicher unsere Mausele. Jawohl, flink wie Fledermäuse, hart wie Tiroler Brot, zäh wie Schweineschwanz. Bravo. Hervorragender Plan. Endlich Sicherheit. Aber was geschieht, wenn die große Uhr 7 schlägt? Was sollen wir dann tun? Wenn wir ins Loch schlüpfen und die Menschenköchin in die Küche kommt, wenn sie die Erbsen auf dem Boden sieht, was geschieht dann? Längst überlegt. Ein Boss, ein Haus, ein Rudel. Es ist doch klar wie Mäuseschweiß, dass wir die Erbsen abends ausstreuen und vor Glockenschlag 7 morgens wieder einsammeln. Genau. Denn den Tag über brauchen wir die Katze nicht zu fürchten, weil wir ja dann sicher in unseren Löchern sitzen. Das leuchtete allen ein. Erst in den nächsten Nächten wurde ihnen klar, was sie sich da aufgehalst hatten. Das Ausstreuen war ja noch lustig und auch schnell erledigt, aber Erbsen einsammeln, das war eine mühsame Arbeit. Eine Woche lang ging es mit der Erbsenarbeiterei nun schon. Da behauptete der Mäuse-Philipp eines Nachts: Ich habe 2 Stunden lang aus dem Küchenfenster in den Garten geschaut. Der Mond glänzte voll und rund. Ich konnte weit sehen, weit bis zum Gartenzaun. Auch unter die Bäume konntest du sehen? Auch unter die Bäume. Und was konntest du sehen? Ich habe das Wasser im Bach hinter dem Garten blitzen gesehen. Sogar eine Haselmaus habe ich durchs Gras huschen sehen. Was ist mit der Katz? Hast du die Katz nicht gesehen? Nein. Ich habe die Augen so angestrengt, dass sie tränten. Aber eine Katze habe ich weit und breit nicht gesehen. Vielleicht gibt es gar keine Katz im Garten. Glaubst du wirklich? Es war keine da. So. Ja, was reden wir denn da? Wie tröstlich, lieber Mäuse-Philipp, dass die Katze zu dieser Stunde außerhalb des Gartens war. Vermutlich hat sie ihren Kater besucht. Aber stell dir vor, lieber Freund, du hättest die Katze tatsächlich gesehen. Ja, die riesigen grünen Katzenaugen funkeln im Mondlicht. Die spitzen langen Fangzähne. Denk doch zurück, ihr grauen Mäuse. Wie war das denn damals, als sich unser Stammvater, der Mäuse Kürbis, als uralter und erfahrener Mann einer Katz Aug in Aug gegenüber sah? Ja, ihr wisst es alle. Vor Schreck traf ihn der Schlag. Mausetot fiel er um. Wie gut also, dass unser lieber Mäuse-Philipp keine Katz gesehen hat. So ist ihm das schlimme Schicksal unseres Stammvaters erspart geblieben. Alles Schwindel. Den Mäusekürbis hat damals die Katz gefressen. Ich wäre jedenfalls nicht vor Schreck von der Fensterbank gefallen, wenn ich die Katz gesehen hätte. Außerdem war noch die Glasscheibe dazwischen. Willst du gleich still sein? Erbsen auflesen! Fledermäuse, herz wie Tiroler Brot, zäh wie Schweineschwarte. Schnell, es ist gleich 7.